Hallo, mein Name ist David. Ich komme aus dem großartigen Berlin und bin ein alter Kumpel von Jürgen Kuttner, den ihr sicher alle kennt. Das ist ein wirklich großartiger Typ und wir hatten schon eine Menge Spaß miteinander. Zum Beispiel mit unserer neuen Band The Talk Funkers, die wir neulich erst zusammen mit unserem großartigen Freund Bernd gegründet haben. Wir haben noch nicht sehr viel Action gehabt, aber jetzt haben wir uns so aus einer Laune heraus überlegt, vielleicht mal in den sagenumwogenen Irak zu touren. Hey, das wäre spannend. Ist das eine Scheißhitze, oder? Was? Ich bring die gleich wieder um. Ich finde das überhaupt nicht so warm. Nee? Hey Mann, wir befinden uns in einem Flughafengebäude, das voll klimatisiert ist. Ach so, echt? Hey Mann, geh ich doch mal von aus. Aber im Irak, da ist es bestimmt richtig warm. Stimmt. Stimmt, deswegen hätte ich mir eigentlich auch eher kurze Hosen anziehen sollen. So sieht's aus. Das würde ich nie machen. Wieso denn nicht? Ist doch unschön. Ja, aber wenn es so warm ist. Genau. Ja, und trotzdem. Also es kann warm sein wie will, wie Sau. Da trage ich doch lange Hosen. Aber wieso denn? Na, weil ich einfach so, also was mich betrifft natürlich nicht, aber unter dem unerträglichen Anblick nackter, halbnackter Männerbeine durchaus eher leide. Die jetzt gewissermaßen so babymäßig keine Waden haben, weil sie nur noch Auto fahren. Wieso denn? Beim Autofahren werden nur die Waden durch Betätigen der Pedale gut trainiert. Na, bei mir nicht. Hey Mann, du darfst nicht immer von dir auf andere schließen. So sieht's also aus. Männerbeine sind doch, finde ich, wirklich ein peinigender Anblick. Und wie wär's noch mit Haare schneiden? Wie bitte? So ein frisches Lüftchen um die Kopfhaut kann erhebliche Abkühlung bedeuten. Meinst du, ich soll zum Friseur hin? Hey, klar, Mann. Darf ich ja nicht. Du darfst nicht zum Friseur gehen? Nee. Wisst ihr, wann ich das letzte Mal beim Friseur war? Sieht aus wie ein Dreivierteljahr. Bei einer Wunderfriseuse. Was? In Sao Paulo. Echt, das ist ein halbes Jahr her. Ist über ein halbes Jahr her, im November. Und die hat dir verboten, wieder zum Friseur zu gehen? Nein, und jetzt sind immer so Trullen um mich rum, die sagen, Mann, ey, lass dir die Haare schön lang wachsen. Das würde ich ja... Du hast die ganz kurz abgeschnitten. Ich würde mir auch gerne total gerne die Haare kurz schneiden. Aber du machst es nicht, um bei Frauen nicht im Misskredit zu geraten? Also um so den Niedlichkeitsfaktor bei den Weibern praktisch. Ey, man ist doch rein zur Unterdrückung. Weibliches Haarschneideverbot. Ja, aber hey Mann, du könntest dir doch trotzdem einfach die Haare schneiden lassen. So sieht's aus, du bist ein freier Mann. Na klar, man kann alles machen, wenn man will oder lassen. Hallo. Trotzdem gibt's ja dann Einschränkungen, die man dann irgendwie doch respektieren muss. Also welche denn? Sag ich nicht. Okay, verstehe ich. Meine Frau hat mir ja auch manchmal schon so Drohungen ausgesprochen. Welche denn? Mich nicht mehr zu lieben, wenn ich weiterhin das Licht im Bad immer anlasse. Hey Mann, das ist ganz schön fies. Liebe im Bad? Ich traue mich immer schon ja nicht mehr, das jetzt überhaupt erst anzumachen, wenn ich ins Bad gehe. Dabei soll der Strom in Kuba so günstig sein, habe ich mir sagen lassen. Na, jedenfalls leidest du nicht unterm Haarschneideverbot wie ich. Und außerdem gibt es sowieso noch viel schlimmere Verbote. Stimmt, ich habe zum Beispiel gehört, dass es im Irak in der Hinsicht gar nicht mal so rosig aussehen soll. Hey Mann, das habe ich auch gehört. Macht dir das eigentlich Spaß, sich da etwas so über den Irak zu unterhalten? Ja klar, gerade jetzt. Ich kann mir das alles noch ja nicht so richtig vorstellen, wie da ist so. Vielleicht darf man da ja gar keine kurzen Hosen tragen, muss ich immer Bärte wachsen. Dann lebt man natürlich praktisch in einer total Orwell-mäßig, ich hätte jetzt fast faschistisch gesagt, das stimmt natürlich nicht, aber so Orwell-mäßig regulationsterroristischen Gesellschaft, dass man ja nichts mehr machen kann. Hauptsache, wir können da proben und auftreten. Die sollen ja zum Regulieren sogar Massenvernichtungswaffen haben. Ist aber noch nichts bewiesen. Stimmt ja nicht. Die Iraker haben noch eingesetzt. Gegen ihre Kurden haben sie erst eingesetzt. Stimmt. Die haben dabei gesagt, dass sie keine Massenvernichtungswaffen mehr haben. Sagen sie doch alle. Vielleicht haben die Kubaner auch Massenvernichtungswaffen? Waffeln? Oder die Libyer? Da wollen wir ja nicht hin. Oder der Iran? Stimmt, der ist nicht weit. Nordkorea hat ja... Wir können ja Saddam fragen, wenn wir ihn treffen. Ich weiß nicht, ob der so ehrlich antworten würde. Stimmt, wer ist heutzutage schon ehrlich? Ja, mir fallen blöderweise immer gleich die Amerikaner ein. Echt, die Amerikaner sind so ehrlich? Die sind doch die Einzigen auf der Welt, die Atombomben geschmissen haben und massenhaft haben. Und das ohne offen zugeben, das stimmt. Genau. Die sind doch da jetzt im Irak, oder? Ja. Das finde ich ganz gut, dann ist der Kulturschock nicht ganz so groß, den wir da allein. Und müssen nicht unbedingt sofort irakische Folklore spielen. Sondern... Rock'n'Roll. Genau, damit sollen ja die Amis die Iraker sofort erobert haben. Ach, haben die auch gleich Konzerte gegeben? Ja, habe ich gehört. Richtig so rumgemessert und die Gitarrenhälse in die Verstärker gerammt und ja, dann sowas, den Ding ja. Nochmal hochgeschmissen, Feuerzeug, Benzin rüber und abgefackelt. Hey Mann, wieso deren Rat ist, klar. Und unten junge, besinnungslose Männer haben ihre feuchten T-Shirts hochgeschmissen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Araber sowas gut findet. Ja, hey, war auch schon wohl starker Tobak. Das fand ich natürlich ein Sakrileg, ein Kulturbruch. Das fand ich im Grunde wie die Plünderung des irakischen Nationalmuseums in Bagdad. Ja. Wieso? Da haben sie sich doch sozusagen selber beklaut. Naja, ja, stimmt. Klar, die Kulturvölker sind auch alle ein bisschen Malle im Kopf irgendwie. Naja, ist egal. Hey Leute, hat mal jemand auf die Uhr geguckt? Wieso? Ich werd verrückt, wir müssen einchecken. Alter Schwede. Hey Mann, zu welchem Terminal müssen wir überhaupt? 112. Na dann mal hopp hopp. Okay. Mann, ist das alles aufregend. Guck mal da drüben. Was ist denn das? Das ist doch der Typ, der sonst immer mit seinem Stand auf dem Freiburger Bahnhof steht. Wer? Der verkauft so Medizinstudentenbedarf, Skalpelle und sowas. Ach, ehrlich? Nee. Krieg doch mal. Krieg mal an, und Nagelscheren und Zahnarztspiegelchen. Unglaublich. Mensch, ich glaube, ich kauf mir hier ein Rasiermesser. Was willst du denn damit? Naja, mich rasieren. Du willst dich mit einem Rasiermesser rasieren? Hallo. Spinnst du? Ich will ja nicht ausverschämt werden, aber womit rasierst denn du dich? Ich rasiere mich überhaupt nicht. Ich kürze ab und zu mal die Bartstoppeln. Aber womit denn? Eine Haarschneidemaschine. Da kannst du dich ja gleich mit einem Teppichmesser rasieren. Ach, du hast ja keine Ahnung. Ich rufe mir jetzt jeweils ein Rasiermesser hier. Aber schnell! Genau, wir müssen einchecken. Tagchen, gib mir das Messer hier. 7 Euro bitte. Ja, stimmt so. Schönen Tag noch. Hopp, hopp. Los, komm jetzt. Super, brauche ich ja nur noch Rasierschaum. Terminal 112, da. Sag mal, das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh, ist das eine Scheiße, oder? Das gibt's doch nicht. Die können doch nicht alle in den Irak wollen. Das scheint's aber mal auszusehen. Oh, Scheiße, oder? Wie lange sollen wir denn hier bitte schon stehen? Ich habe letztens erst bei Pennymarkt so lange an der Kasse gestanden. Pech gehabt. Man sollte sich mal drüber unterhalten, ob man die Wartezeit der Fluggesellschaft nicht in Rechnung stellen sollte. Genau. Ja, aber vielleicht sollte man noch nicht drüber reden. Vielleicht sollte man sich lustige Sachen einfallen lassen und Quatsch machen. Was für lustige Sachen? Wir sollten vielleicht mal versuchen, ein schönes, langes Gedicht zu schreiben. Eine schöne Ballade. Eine Ballade? Eine lange Ballade. Aber Balladen sind doch scheiße. Wieso denn? Nein, so richtig eine schöne Geschichte. Ach so, die wir dann so kollektiv entwickeln, bis sie fertig ist. Genau. Das ist doch aber eine tolle Idee. Na, von mir aus, dann machen wir das ja, eben. Naja, ran an die Buletten. Wir müssen ja sowieso mal wieder texten. So sieht's aus. Aber wobei, das dauert natürlich 5, 6, 7, 8 Stunden. Ach echt? Hm. Na, und wir haben noch ein Flugzeug noch Zeit, wenn wir hier nicht fertig werden. Das stimmt natürlich. Und wovon soll das überhaupt handeln? Natürlich am besten von zwei sich liebenden Menschen. Das ist doch mal das beliebteste Thema. Zwei Menschen, die sich lieben. Genau, die betreten Pennymarkt, könnte das jetzt weitergehen. Betreten einen Pennymarkt? Toll. Und jetzt muss es irgendwie spannend dicht weitergehen. Hier rein. So sieht's aus, und zwar hinten. Hinten? Ja, los. Ja, das ist immer so bei Edichten, dass es sich hinten reimt am besten. Also kriegen wir jetzt die zweite Zeile, die sich auf die erste reimt. Auf das Ende von die erste Zeile. Ja, auf Pennymarkt. Zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt. Genau. Der Euro sind's nur 7, ist was Karl-Heinz der Jenny sagt. Ach, das stolpert mir zu sehr. Wieso denn? Hast du einen besseren Vorschlag? Zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt. Die finanziellen Umstände, die sie trieben, waren unglaublich hart. Hart reimt sich aber auch nur sehr bedingt auf Pennymarkt. Hast du einen besseren Vorschlag? Na, zwei Menschen, die sich lieben, betreten einen Pennymarkt und diskutieren die ganze Zeit, wer jetzt nach einem Penny fragt. Das ist nicht schlecht. Wir müssen nur zusehen, dass wir hinterher den Bogen auch hinkriegen dazu, dass sie irgendwie ganz lange an der Kasse stehen müssen. Wieso? Na, der Text ist doch für die Fluggesellschaft. Ach so. Dann sollten wir aber auch darauf achten, dass es sich dabei um heterosexuelle Pärchen handelt. Ja? Wir sind doch egal. Na, dann mach mal weiter. Also, diskutieren die ganze Zeit, wer jetzt nach einem Penny fragt. Sie schaut nach links, er an die Decke. Er ist frustriert, sie stellt sich dumm. Nee. Sie schaut nach links, er an die Decke, sie stellt sich dumm. Er ist frustriert. Weil sie mal wieder ewig redet und er sich dafür nur geniert. Erst wird er blass, dann wird er rot. Sie redet ohne Ende. Er nimmt all seinen Mut zusammen und legt dann seine Hände um ihren Hals und drückt dann zu. Doch sie stirbt schneller, Herzinfarkt. Finde ich super. Man geht doch ja nicht, wir haben doch ja nicht in der Warteschlange gewartet. So scheiße. Du hast recht. Ach, da müssen wir den hinteren Teil natürlich abändern. Er nimmt all seinen Mut zusammen und legt dann seine Hände sich gleichsam in den Schoß und wartet, dass du mal mit Schweigen startet. Und sie sagte dann zum Ende, lass uns beide Anstand haben. Und sie gingen ganz behende dorthin, wo die Leute gaben. Geld den Frauen an der Kasse für den kleinen Großeinkauf. Standen noch zwei Stunden später, waren dann total mies drauf. Oh nee, ist mir zu prosaisch. Echt? Soll doch poetisch sein. Ach, du willst doch nur Zeilen nicht akzeptieren, die nicht von dir stammen. Den Eindruck habe ich auch. Ach nee, kann man das nicht irgendwie ein bisschen poetischer machen? Aber guck mal, so hätte das auch schon eine Pointe. Hat ja eine Pointe, soll aber im Grunde noch weitergehen, noch weitergehen. Stimmt, sollte ja eine lange Ballade werden. Mann, ist ja nicht so einfach, möchte ich mal feststellen. Ja, ist nicht so einfach, aber wollen wir es uns einfach machen? Nee. Ja, weil du ja sonst nichts zu tun hast. Was heißt, hab sonst nichts zu tun? Natürlich. Aha, was denn? Mann, wie könnte ich jetzt schön irgendwelche Biergärten unsicher machen? Verstehst du? So. Und Kellnerinnen scheuchen. Ja klar, das wäre was. Und ein Glas nach dem anderen leeren. Hey Mann, stimmt, könnte man machen. Moores leeren. Ich hätte ja mehr Interesse daran, in meinem Buch weiterzulesen. Oder so. Was ist denn daran interessant? Was denn für ein Buch? Das Handbuch der 1000 praktischen Haushaltstipps. Ach. Du bist doch keine Hausfrau. Na ja, eben. So. Was macht man denn zum Beispiel mit völlig verkalkten Fliesen im Bad? Tja, würde ich mal sagen, streichen. Spinnst du Fliesen doch nicht? Bei dem Kapitel war ich noch nicht. Oder wenn man sich mit der Jeans auf den Kaugummi gesetzt hat. War ich auch noch nicht. Schade. Ach so, na, da hilft aber ja nichts. Wieso, man könnte es doch rausschneiden und das entstandene Loch wieder zuflicken. Ja, aber das ist doch keine elegante Lösung. Attention, wir bitten die reisenden Kuttner, Schöpe und Göke, sich umgehend zum Einchecken am Terminal 121 zu melden. am Terminal 121, bitte. Ey, Mann, verdammte Scheiße, wir sind die ganze Zeit am falschen Terminal. Ja, schöne Scheiße. Das darf doch wohl die wahr sein, was hast du denn gesagt? 112 hat er gesagt. Ist aber 121, hat die gesagt. Ja, war so ein Zahlendreher. Ja, ja, so ist es. Ist ja nicht deine Schuld. Sondern deine. Nee, die Verhältnisse. Los. Was? Die sind eben so. Nicht mal Zahlen werden hier richtig verstanden. Ja, Traube Deutschland, ja, Mann, oder? Wie schaffen wir das jetzt? Alle die wahr sein. Ey! Verlassen. Hier, 121. Tag, da sind wir. Wir wurden gerade über Lautsprecher aufgefordert, hier zum Terminal zu kommen. Ich nehme an, David Schöpe, Bernd Göke, Sören Kuttner. Jürgen Kuttner. Ja, und unverschämterweise mussten wir die ganze Zeit anstehen jetzt hier an dem Schalter da drüben. Sie mussten lange anstehen. So sieht das aus. So sieht das aus und wir fordern eine Entschädigung. Dann füllen Sie bitte dieses Formular hier aus. Sie bekommen dann von uns eine Wartepauschale erstattet. Ach, kriegen wir da Kohle, ja? So sieht's aus. Das finde ich ja total super, dass es so einfach geht. Wie viel kriegst du da? Genau. Das sind je nach Einkommen zwischen 10 und 90 Cent pro Minute. Ach, das kannst du ja durchaus sehen lassen. Was? Wieso? Denkst du, das ist eine müde Entschädigung? Genau. Das ist wie Haftentschädigung. Wer bringt denn hier die Lebenszeit wieder, die hier im Berg runtergeht? Na ja. Da ändert sich ein bisschen Geld auch nicht dran. Das soll ich vergleichen. Was kriegt man denn dafür, wenn man unschuldig im Gefängnis gesessen hat? Wie viel kriegst du da am Tag? Ey, man, viel ist es 5 nicht. 5 Mark oder irgend sowas. Kann sein. Da würdest du für 5 Mark am Tag im Gefängnis sitzen? Kommt drauf an, was ich verbrochen habe. Na ja, nichts natürlich, Bernd. Das ist überhaupt ja nicht aufzuwiegen mit dem, was hier an Lebenszeit für mich flöten. Ich möchte Sie bitten, sich etwas zu beeilen. Das Flugzeug startet in 10 Minuten. Mein lieber Gott, wie kommt denn das? Hey Mann, planmäßige Abflugzeit, stimmt? Stimmt. Und dann geht das wirklich raus? Ja, so könnte man das sagen. Toll! Die quatschen vorne erstmal ein bisschen. Lasst euch da nicht irritieren. Ich weiß, ich bin schon mal geflogen. Begrüßung und Sicherheitshinweise, ich weiß. Sitzen Sie da vorne, gut, Jürgen. Was heißt denn da ja? Hast du Probleme? Wie setzt man sich cool hin, wenn der Hintern größer ist als der Stuhl? Du musst diese Seitenlehne hochklappen. So. Alles klar? Hier sitze ich, hier bleibe ich. So, was machen wir jetzt die ganze Zeit? Hey Mann, wie wär's, wenn wir gemeinsam in dein Buch mit den 1000 Haushaltstipps reingucken würden? Ah, scheiße, das habe ich jetzt nicht im Handgepäck, sondern im Koffer drinne. Schade, mich hätte sehr die Sache mit dem Kaugummi interessiert. Ja, mich ja auch. Welchen Micha? So, dann machen wir jetzt mal ein Experiment. Du setzt dich jetzt mal bitte in den Kaugummi. Ich hab kein Kaugummi dabei. Ich werde auch. Na, dann wirst du dir mal bitte von irgendeinem Kaugummikauer einen Kaugummi borgen und dich richtig fett so mit dem Hintern drehend ruff drin setzen. Dass er sich so ins Gewebe einfrisst, der Kaugummi. Von einem Kaugummikauer? Ja. Entschuldigung, ist hier zufällig ein US-Amerikaner an Bord? Anscheinend nicht. Ja. Okay, sind ja auch wahrscheinlich alle schon da. Wobei den Amis doch immer so große Hilfsbereitschaft nachgesagt wird. Echt, ist mir neu. Als ich in den USA war, bin ich da auch doch auf große Hilfsbereitschaft. Gestoßen? Ja. Wie hat sich denn nicht geäußert? Ich war da, hab mir das angekickt und als ich in einer Notsituation war, war ein hilfsbereiter Ami da. In einer Notsituation? Was war denn das? Naja, irgendwas, wo richtig Scheiße passiert ist. Was ist denn da für eine Scheiße passiert? Cola umgekippt! Hier ist da Cola umgekippt? Ja. Hey Mann! Das ist doch keine Notsituation! Natürlich! Stell dir doch nur mal vor, du bist ganz allein mitten in der Wüste von Nevada, wenn dir da die Cola umkippt. Kannst dir Scheiße. Vorstellen, wenn man als Pilot praktisch vorne im Flugzeug Cola über den Autopiloten kippt, warum gibt es sofort einen Absturz? Absturz? Wegen einer umgekippten Cola. Tschung, Crash! Mach mir keine Angst. Wieso denn? Na, nicht, dass die Piloten hier Cola trinken und die verschütten. Hat jemand von euch eine Ahnung, was die beiden bärtigen Typen da im Cockpit zu suchen haben könnten, die da gerade reingegangen sind? Wieso? Ja, das waren doch wohl keine Stewards, oder? Ja, weiß ich doch nicht. Wer weiß, vielleicht wollen die einfach ein bisschen Fliegen üben. Ach, was heißt denn hier Fliegen üben? Weißt du doch, die Araber nehmen doch immer Flugstunden. Ach so. Stimmt, da habe ich ja auch mal gehört. Und welche pädagogische Erwägung steckt dahinter? Die nehmen die Flugstunden nur, damit die Verkehrsflugzeuge, die sie in ihre Gewalt gebracht haben, eigenhändig in bestimmte Ziele lenken können. Aber wieso denn? Wozu denn? Einfach um Rache zu üben. Wofür denn Rache? Für die Misere, in der sie sich befinden. So kann man es vielleicht sagen. Für die gewissermaßen depravierte, üble Lage. Muss man nicht befürchten, dass die beiden Typen da auch sowas vorhaben? Ja, im Sommer aber nicht. Nee? Das kannst du wissen. Wieso sollten die sowas nicht auch im Sommer machen? Naja, das ist doch die übliche Form von Sommerzeitvergeigen. Ey Mann, der 11. September war aber genau genommen auch noch in der Sommerzeit. Ja, aber im September sind keine Sommerferien mehr. Ach so, dann haben Selbstmordattentäter auch Sommerferien, meinst du? Genau. Saddam Hussein macht jetzt bestimmt auch nur Sommerferien. Meinst du? Der ist jetzt schon wieder in irgendeinem ägyptischen Badestrand. Genau, mit seiner Freundin und zieht wahrscheinlich das übliche Badeurlaubsprogramm durch. Aufstehen, knutschen, frühstücken. Genau. Raus an Strand. Baden. Zurück, Fiesta, Mittagessen. essen, wieder raus an den Strand, abends noch Weinchen trinken, Pizza essen, ab in die Falle. Und der nächste Tag wieder und der nächste wieder und der nächste wieder und der nächste wieder und zwischendurch nochmal so eine Bustour in irgendein scheiß Museum und dann der nächste Tag wieder und der nächste Tag wieder. Ach, und dann weiter unterdrücken, meinen Sie? Ja. Wahrscheinlich auch. Ja, Fluggäste, dies ist eine Durchsage, dies ist eine dringende Durchsage. Ihre Maschine ist soeben in die Gewalt von mit Nagelscheren bewaffneten islamistischen Touristen geraten. Oh Gott. Unser neues Reiseziel heißt Ibiza. Bitte bewahren Sie die Ruhe und befolgen Sie die Anweisungen der Männer zu unserer aller Sicherheit vorbehaltlos. Folgen Sie die Anweisungen der Männer zu unserer aller Sicherheit vorbehaltlos. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sag mal, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ibiza, das gibt Stress. Das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Ich flieg doch nicht nach Ibiza. Ja, schöne Scheiße. Das kann nicht wahr sein. Mann. Wenn Sie wenigstens so für Fidschis wollten oder so. Ja. Fidschi-Inseln finde ich aber auch ich scheiße. Ich lasse mir meinen Kapazitäten Ibiza. Schon. Nach den Fidschi-Inseln. Ich höre auch überhaupt gar nicht auf irgendeine Insel. Wieso nicht? Weil du keinen Badeschein hast? Ich will in den Irak, verdammte Scheiße. Ach ich will so. Wissen, was da los ist. Andererseits wäre es natürlich auch interessant zu wissen, was wo woanders los ist. Also warum dann nicht Nordkorea? Stimmt. Da weiß man noch, was da los ist, nämlich irgendwie gar nicht. Ach so, na, weiß ich doch. Also, wenn es islamistische Touristen sind, dann ist denen bestimmt an gewissem Maß an Freizügigkeit gelegen, würde ich mal sagen. Ja und? Das heißt, sie würden sich bestimmt auch mit der Türkei als Reiseziel zufrieden nehmen. Wieso denn Türkei? Naja, die Türkei ist doch bekanntermaßen immerhin semi-freizügig. Semi-freizügig? Und dann? Da könnten wir doch von der Türkei aus mit relativ geringem Aufwand in Irak wahrscheinlich. Das ist eine schöne Überlegung. Also ich weiß nicht. Alle Fälle ist es doch besser als Ibiza. Stimmt. Ja, und wie willst du die Islamisten jetzt dazu bringen, plötzlich in die Türkei zu fliegen? Na, ich hab doch hier ein muted Argument. Nein. Mein Gott, der Rasiermesser. So sieht's aus. Das ist cool. Ja, aber mein Gott, das kannst du doch nicht machen. Na, und ob ich das kann. Na klar, man kann alles machen, wenn man will oder lassen. Wie willst du das denn jetzt anstellen? Na, jetzt einfach. Muss absolut cool sein. Sieht's aus, wir gehen da jetzt drin und sagen denen, dass wir jetzt gerne einen Döner essen würden. Und zwar in Istanbul. Döner essen. Cool, oder? Ich weiß nicht, hab ich jetzt irgendwie gar keinen Appetit drauf. Ist doch bloß gedacht als cooler Spruch zur Einschüchterung. Cool, einfach. Einfach so cool an sich, oder? Ich weiß nicht, ob ich so gut schauspielern kann. Klar kannst du denn. Ja. Pass auf, wir gehen da jetzt drin, dass es klar ist. Genau. Oder willst du einfach eine Ibiza? Nein, okay, du hast ja recht, bringen wir es hinter uns. Okay. Okay. Schön unauffällig. Leute, wir würden ganz gerne einen Döner essen, und zwar in Istanbul. Hände mal mein Bein auseinander! Okay, okay. Erstmal Feierabend, lustig, lustig, die Jungs. Ich will mit den Nagelscheren. Na, Kinder. Ich guck mal, ja, fass mich nicht an, sonst... Alter, lass mich sofort los, Mann. Sonst werden die Geiseln erschossen, oder wie ist das? Alter, wir haben doch ja keine Geiseln genommen. Aua. Dann solltest du mal zum Jugendamt gehen und um Hilfe bitten. Aua, mein Ohr, lass mich los. Was ist denn für ein Tonfall? Alter, wieso musst du denn meinen Bruder kneifen? Alter, tierische Maßnahmen. Hey, Mann, sag mal, das sind ja noch halbe Kinder. Aber islamistische Touristen habe ich mir aber anders vorgestellt. Stimmt, die schießen ja erst und fragen denn, ne? Hey, Mann, Kinder, was soll denn die ganze Aktion überhaupt? Pubertäre Drumposen. Was wollt ihr denn in eurem Alter schon auf Ibiza? Wo kommt da überhaupt her? Wie heißt er eigentlich? Ich heiße Danny Müller. Danny Müller? Hm. Kommt mir irgendwie bekannt vor, der Name. Danny Müller. Müller? Klingt Müller? Ja deutsch. Müller, das habt ihr schon mal gehört, oder was? Unser Opa macht den Milch. So. Hätte man aber auch anders sagen können. Und du? Ich heiße Jürgen. Jürgen? Jürgen Müller. Glaube ich nicht. Doch. Mit 15 heißt man heutzutage nicht mehr Jürgen. Ich habe schon von 13-Jährigen gehört, die Bernd heißen sollen. Ehrlich? Ah, Alter, du staunst. Da heißt der Jürgen. Jemand uncool. Der Name ist da praktisch patentiert, gesetzliche Schutz-Trademark. Ach so, ey, tut mir leid, wusste ich echt da nicht. Doch, da habe ich doch noch ganz irre Merchandising-Kampagnen vor. So, warten für welche? Jürgen Shampoo. Hey, cool. Und Jürgen Watte-Ohrstäbchen und so Sachen. Würde ich auch sofort kochen. Richtig, was junge Menschen interessiert. Hast du denn auch so eine schöne Plastikbüchse mit so Watte-Ohrstäbchen zu Hause? Klar, egal, hab ich. Echt? Mhm. Und von welcher Marke? Hab ich jetzt nicht im Kopf. Siehste? Wird's bald eine geben, wo dich deine rebellierenden Hormone praktisch ins Kaufhallenregal rintreiben. Alter, toll. Und das wird dann halt, na, verrate ich nicht, wie das heißt. Na, kannst du dir ja vorstellen, wie das heißen soll. J-Tips. Ich hab ja schon fast zu viel verraten. Oder Jungs, Mathe-Stäbchen. So, Jürgen. Ah. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Jürgen. Jürgen. Jürgen, du sagst es so selbstverständlich. Jürgen. Jürgen. Jürgen. Oder Jürgen. Nee. Jürgen. Nein, ich versuch's ja ein bisschen. Aber wenn ich den ausnenne, dann klingt das gleich scheiße, oder? Jürgen. Ja. Ihr kriegt den UR nicht hin. Hey Mann, ärgerlich. Was gibt's denn noch für UR-Wörter? Pirmasens. Irrdingen. Würmchen. Würgen. Klingt auch scheiße, weil klingt alles scheiße. Bürgen. Bürgerwehr. Würgen. Irrdingen. Hirten. Irren. Hirte. Mirko. 40. Hürden. Genau diese ganzen YR-Worte. Türken. Türmen. Firmen. Kürbisse. Zürnen. Zürnen. Ja, von Zorn. Zürnen. Ja. Sag du mal Zürnen. Zürnen. Du kannst es. Zürnen. Zürnen. Ich kann es nicht. Zürnen. Zürnen. Jürgen. Ich kann es nicht. Hey, obwohl du ja selber Jürgen heißt. Ja, na, aber ich muss mich ja nicht rufen. Könntest du aber. Außerdem ist es ja praktisch ein Künstlername. Kürten, Dieter Kürten. Bei mir. Ja. Ja, ja. Ja. Zurück zu euch. Was habt ihr euch nur dabei gedacht? Also ich dachte mir... Hast du überhaupt eine Ahnung, wo du jetzt hier gelandet bist? Wie, warten, sind wir jetzt schon gelandet? Wir wollten einfach mal verheilen. Aber hey Mann, da muss man doch nicht gleich ein Flugzeug für entführen. Hat da kein Geld oder was? Busreise nach Hamburg kannst du dir doch noch leisten. Wer hat euch überhaupt das Ticket bezahlt? Ibiza kannst du aber nicht mit dem Auto fahren. Dann kannst du aber nach Italien mit dem Auto fahren. Oder nach Bagdad. Oder nach Sopot. Oder nach Kabul, wa? Aber du wolltest doch ja nicht nach Kabul. Auf keinen Fall. Wieso denn nicht? Findest du Kabul uninteressant? Alter, Ibiza ist angesagt. Aber doch nur baden, oder? Und Party machen, Alter. Party wirst du wohl mit den Türken machen müssen. Jetzt hier nehme ich direkt im Ende nach Istanbul. Oh, Kapitän, Kursänderung. Nach Istanbul, Roger. Knapp 2 Stunden später landeten wir in Istanbul. Was die Flugzeugentführung angeht, so hatten wir die ganze Angelegenheit mit den Behörden vor Ort schnell geklärt und waren auch bald wieder auf freiem Fuß. Als erstes wollten wir uns natürlich ein bisschen die Stadt ansehen. Hey Mann, die war cool. Hey Mann, die Stadt ist voll cool. Wieso ist sie voll cool? Das ist eine richtig angesagte Großstadt, würde ich sagen. Ehrlich? Woran merkst du denn das? Na, guck dich doch mal um, hier geht's doch total ab. Guck doch mal da drüben, die ganzen Bars und Cafés. Hey Mann, das auf der Ecke sieht cool aus. Sollen wir da mal hin? Wieso nicht? Das entbehrt ja jeder Berliner Lässigkeit. Wieso und bitte? Hey Mann, in Kreuzberg sieht sowas auch nicht anders aus. Na und? Istanbul soll sogar noch größer sein als Kreuzberg. Quatsch! Mann, jedenfalls ist es teilweise fast genauso. Da vorne sieht's aus wie ein Potti. Also die deutsche proletarische Fraktion ist schwach vertreten, oder? Hey Mann, deutsche Proleten in der Location da drüben? So, der Biertrinker, ist da der Alkohol auch so teuer? Das stimmt allerdings, Bier soll hier sehr teuer sein. Ich kann doch gleich nach Saudi-Arabien fahren. Ja, mach doch, ist nicht weit. Wieso denn, was soll ich denn da? Ein teures Bier trinken, Mann. Das gibt's auch kein Bier. Ach so. Dann wollten wir sowieso in Irak weiter, denke ich. Das stimmt. Hey Mann, jedenfalls würde ich mir die Zeit, die wir jetzt hier sind, Istanbul mir nicht madig machen lassen. Na ach, da will ich jetzt hier nicht hauptstädtische Arroganz walten lassen, kann ich nicht einschätzen, könnte mir auch vorstellen, dass es ein Vertrauen süßes Nest ist. Wollen wir uns nicht eigentlich erstmal eine Herberge für die Nacht suchen? Hey Mann, das ist eine coole Idee. Wie kommst du denn da drauf? Wir müssen doch irgendwo übernachten, oder willst du gleich weiterreisen? Ach so, damit, also, das ist mir fern. Aber bitte keine Jugendherberge, okay? Das liegt mir wiederum fern. Wenn schon, dann im Hotel wohnen. In einem Hotel? Ja klar, Mann. Was denn für ein Hotel? Na, hier wird es da wohl ein Interconti geben oder sowas. Ja, müssen wir mal fragen. Naja, meinetwegen, mach mal. Lass das in die Bar da drüben gehen, die wissen bestimmt Bescheid. Kann eigentlich einer von euch Türkisch? Nee. Sprechen aber immer alle so ein bisschen Deutsch, die Türken. Ja. Also ich werde bestimmt keinen blamieren hier. Wie gar nicht. Mann, da musst du keine Angst haben. So, dann frag du doch im Hotel. Das mache ich. Echt? Na klar. Aber in der Bar da drüben. Ich sehe überall aus, einheimisch aus. Ach so, stimmt, jetzt wo du es sagst. Ja, Mensch, stimmt, wie machst du denn das? Ich muss ja nur einen Schnurrbart wachsen lassen. Sehe ich aus wie Wawansa, sehe ich aus wie Saddam Hussein. Ach, mit Vollbart sehe ich aus wie Che Guevara oder Osama Bin Laden. Das ist gefährlich, sag ich dir. Ja, na, da widerspreche ich auch. Aber doch nicht in der Region hier. Stimmt. Also ich weiß nicht. Fällt's ja nicht? Ich meine, die Amis, die haben da so Al-Qaida-Leute schon aus der Luft in der Wüste irgendwie beschossen und umgebracht. Stimmt allerdings. Ist mir relativ egal. So, immerhin wurden die umgebracht. Ich meine, wie viele Menschen, jede Sekunde stirbt jemand, oder? Ja, bestimmt. Ja, aber auch Leute so jung wie du? Naja, aber da sterben doch jeden Tag Zehntausende, die viel zu jung sind. Echt? Wer denn so zum Beispiel? Leni Riefenstahl. Stimmt, die ist kürzlich gestorben. Ich weiß nicht, also zu meiner Zeit ist man ein bisschen vorsichtiger mit dem Thema Umgang. In welcher Zeit lebst du denn jetzt? Warte mal kicken. 22 Uhr. Hey Mann, wie auch immer, wir sollten jetzt in die Bar gehen und nach einem Hotel fragen. Trotz aller Unwägbarkeit. Klar, Mann. Kick mal, denkst du, für mich ist das eine Szene. Ja, so sieht's aus. Das ist für mich schlafen die Zeit. Okay, ich verspreche dir, dass ich das nächste Mal vorher ein Hotel buche. Ja, mach ich nächstes Mal. Nächstes Mal fährst du nicht mehr so weit weg. Ist ja gut. Und wer fragt nun? Ist mir ja. Ich glaube, du sprichst am ehesten die Sprache der Menschen hier. Ich? Du siehst ja auch am ehesten so aus. Sieht's aus. Wieso, was für eine Sprache war das? Naja, Deutsch. Oder Englisch. Deutsch und Englisch. Kannst du doch. Kann doch jeder. Aber entweder oder. Genau. Nee, bitte geht nicht. Versuch nicht wieder die Leute in langwierige Gespräche zu verwickeln. Okay. Hallo. Guten Abend. Und wie ist das Leben so ohne Sucht? Hallo. Guten Abend. Naja, muss ja nicht sein. Ich meine, war eine gute Idee. Was ist los, Jürgen? Verstehe ich überhaupt gar nicht. Verstehst du jetzt schon wieder nicht? Rätselhaft, oder? So, was machen denn die Leute? Was die machen? Nischt. Das sind doch ganz normale Leute, die müssen dir doch Auskunft geben. Naja, so ganz normal können die aber auch nicht sein, oder? Weißt du? Oder die stehen bloß so da. Was und wenn man mal irgendwie so ein Kneipengespräch da mal ein bisschen Pfiff und Pepp bringen will, dann... Ach komm, vergiss es, wir werden auch so ein Hotel finden. So eine Leute sind wir doch nicht angewiesen. Die ja kaum über den Tisch kicken können, oder? Los, kommt, am Bahnhof gibt's garantiert Hotels. Da hätte aber echt viel Lust hier. Fies, voll die Unlust. Was machen wir jetzt da? Musik. Was? Musik. Fetzige Musik. Drinking Vodka and Coca-Cola and working for the Euro-Dollar. Hey Mann, gut, dass ich meine Klappgitarre dabei habe. Aber das klingt ja gerade so unverzerrt. Kann man nichts machen. Das könnte doch ja nicht gepasst jetzt gerade. Hast du nicht ein verzerrtes Lied? Ja, aber kein Strom für den Klappverzerrer. Muss man sich die Verzerrung eben denken. Genau, musste man ja früher auch. Echt? Ja, bevor Gitarrenmusik salonfähig wurde. Wenn eine Gitarre zu hören war, dann galt das schon als Metal praktisch. Genau. Da könnte man sich ja zum Beispiel auch ein ordentliches Schlagzeug denken einfach, oder? Ja klar, warum oder nicht? Oder so angezerrten Bass für Punk. Man muss nur wollen. Punk? Na klar. Und richtig mit einer ordentlich verzerrten... Ja los, komm, stell dir einfach mal vor. Und? Ich hab was gehört, Gleise. Hey Mann, es geht nicht darum, was du hörst, sondern was du dir vorstellst, okay? Okay. Weil ich gut Bass spiel. Und ich immer besser spiel. Und Jürgen immer Schlagzeug spielt. Wortspiel. Haben wir uns überlegt, dass wir am besten musizieren. Wir sind die Talkfunker. Wir talken und wir fangen an. Yeah. Wir werden immer weiter fangen. Hey. Bestimmt 6 Jahre. Bestimmt 6 Jahre. Wir sind die Torfanke, wir sind die Torfanke, wir sind die Torfanke. Hey! Was du heute kannst besorgen, was verschieben doch auf Tor. Was du morgen kannst verschieben, ich kann verschieben auf übermorgen. Das spielt als die Besorge. Das spielt als die Besorge. Wir sind die Torfankers, und wir sind die Hardcore-Packers. Die Torfankers. Die Torfankers. Jürgen, weiter singen. Ah, Mann, jetzt ist mir hier mein Text verschwunden. Ey, Mann, den hat man Hinschuss. Darf man wohl dir wahr sein? Kommst du das nächste Mal bitte ein bisschen vorbereitet nach zur Probe? Ah, dass Punks immer so intolerant sein müssen. Sag mal, Punks sind doch nicht intoleranter als andere. Außerdem bin ich in anderen Dingen extrem tolerant. Echt? In den meisten Belangen bin ich sogar als duldsamer, nachsichtiger, verständnisvoller, weitherziger und entgegenkommender Mensch bekannt. So, dass man in aller Öffentlichkeit davon erzählen mag. Damit man sich seiner selbst in der Öffentlichkeit zumindest nicht schämen muss. Guck mal an, du scheinst mir doch ein recht opportunistischer Punk zu sein. Alter, wenn du mir eine Punk-Exzesse mitgekriegt hättest mal, dann wüsstest du, dass ich überhaupt ja nicht mit Opportunismus am Hut habe. Wie sah denn dein schlimmster Punk-Exzess mal aus? Ist ikonisch. Hey Mann, kann man ja auch gar nicht wissen, weil man da ja komplett besoffen gewesen sein muss. Das stimmt natürlich. Warum hörst du eigentlich nicht zur Kifferfraktion? Wieso denn Kifferfraktion? Ist doch nur wieder ganz was anderes. Natürlich so ein bisschen Peace, Batikkleider, lange Haare flattern im Wind. Ja, wieso hörst du da nicht der Kifferfraktion an? Ich bin doch eher zur Lederfraktion. Wieso Lederfraktion? FDP! Was, wieso FDP? Möllemann, Möllemann, Möllemann! So, weil er auch immer Lederhosen getragen hat? Genau. Hat Peter Maffay aber auch und tut es so ja immer noch. Wer war denn jetzt Peter Maffay? Ja, dieser Schlagerrocker, der da immer alle gecovert hat. Was hat denn der gecovert? Ja, weißt du, da diesen Osthit zum Beispiel da, diesen Subversiv. Keine Macht für niemand! Nee, das war was anderes. Macht kaputt, was euch kaputt ja, macht? Nee, ohne. Ich erkenne die Melodie auch überhaupt gar nicht. Der ist ja auch kein Wunder. Melodien? Sicher bin ich nur nicht. Ja, was hat er auch so Cash-mäßig zum Beispiel House of the Rising Sun gecovert? House of the Rising war Sun? War nicht Johnny Cash, war Gunther Gabriel. Ich meine doch jetzt nicht den Man in Black. Sondern? Boy Black wollte glaube ich auch mal Rocker werden. Die Wortspiele, die du hier machst, die tun ja nichts zur Sache. Ich wollte damit nur erklären, wer Peter Maffay ist. Sag mal, die Wortspiele, die die Kollegen hier veranstalten in ihren Songs, die sind aber auch nicht gerade besser. Na und wenigstens wurde endlich mal Autoreferenzialität mit Subversivität gepaart. So sieht's aus und es könnte vielleicht so ein Markenzeichen werden von der Talk-Funkers. Genau. Demnächst sicher auf Viva und im Gespräch mit Charlotte Dingster. Du meinst diese mediensubversive, schwarzhaarige Charlotte? Keine Namen, keine Namen. Hier hören noch welche zu. Wir werden abgehört. Was, wir werden abgehört von wem denn? Na, bestimmt vom türkischen Geheimdienst. Ach so, du meinst, sie könnten denken, wir seien welche von den Türklinken. Türklinken, wovon redest du denn da? Ja, der türkischen Linke natürlich. Ach, die Türklinke. Das heißt natürlich, dass wir so ein bisschen undercover agieren müssen. Ach, und musikmäßig auch undercover möglich? Genau. Sag mal, das ist ja alles total spannend, das ist ja alles total James-Bond-Filmmäßig. Allerdings, und das heißt eigentlich, dass wir uns James-Bond-Filmmäßig so eine Kontaktperson jetzt suchen müssen. Ja, aber wie finden wir denn die? Ja, weiß ich doch auch nicht. Halt dich an Bastian Börner, du darfst den Namen. An wen bitteschön? Bastian Börner, that's your man. Okay, Bastian Börner, okay. Bastian Börner. Aber wo soll man den denn jetzt auftreiben? Weiß ich nicht. Hey Mann, wenn ich ehrlich bin, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass sich ein Geheimdienst ausgerechnet für uns interessiert. Ja. Klar, ist ja total interessant, junge Menschen, die rumhängen und nichts machen. Ja, aber doch nicht für ein Geheimdienst. Ist dir doch viel zu langweilig. Was ist langweilig? Na, junge Menschen, die rumhängen und nichts machen wie wir. Ein trostloser Anblick, oder? Die wissen ja auch gar nicht, welche Ursachen sowas in unserem Kulturkreis hat. Ja, aber Unkenntnis ist jetzt noch Kinder. Für Langeweile. Das stimmt natürlich. Ey Mann, aber das beste Mittel, so einen Lauschangriff abzuwehren, wäre wahrscheinlich schon die total zu langweilen. Genau. Aber so sieht's aus. Hey Jungs, ich habe einen Vorschlag. Super. Ja, schlag mal. Hey Mann, ich schlage vor, wir unterhalten uns nur über Politik. Das wäre doch langweilig. Stimmt, wie oberuninteressant. Ach ja, ich bin nicht. Ich bin total politisch interessiert. Interessiert dich auch eine pfälzische Kommunalpolitik? Ach so, da bin ich jetzt wieder nicht so firm. Warum nicht? Naja, weil ich die Regierung nicht kenne. Ist ja okay. Die beeinflusst aber auch die Politik auf Bundesebene, die wiederum Auswirkungen auf dein Leben hat. Ja, ist komisch, war diese Wahrnehmung. Trotzdem, man sind ja viel mehr berührt. finde ich ja dann Irak doch mal noch interessanter. Schlaut. Wo die wahr sein. Wer weiß, wer hier alles zuhört. Und was für Mächte damit spielen. Mossad, CIA, wie sie alle heißen. Ja, aber das ist doch interessant. Ja. Da hatte doch dann gleich so ein bisschen so Mafia-Strukturen. Ja. Das sieht man doch dann gerne, wie der Pate... Ja, oder wie heißt da die ZDF-Mafia-Serie? Das funktioniert doch. Ja. Deswegen müssen wir uns selber was Langweiligeres unterhalten. Genau. Du hast mit Politik angefangen. Ja, tut mir leid. Wobei, was ja nun wirklich langweilig ist, ist diese ganze politische Korrektness. Ey, Mann, echt jetzt? Ja, geht so. Was denn zum Beispiel? Habt ihr Bowling for Columbine gesehen? Ja, logisch. Ja. Die Geschichte mit den Amokläufen und den Waffen ist doch total langweilig. Ja, was ist daran politisch? Naja, ihr seht mit die Waffengesetze und so weiter. Ja. Ey, Mann, stimmt. In Deutschland haben sie zum Beispiel jetzt auch Wurfsterne verboten und Leuchtpistolen. Ehrlich? Ja, das Ganze ist in der öffentlichen Diskussion allerdings völlig untergegangen. Eine Ungerechtigkeit, gerade die Wurfsterne, hey, oder? Hey Mann, jeder Vollidiot darf heute mit 280 Sachen auf der Autobahn anderer Leute Menschenleben gefährden. Und meine schönen Wurfsternchen, die verbieten sie. Die schönen lustigen Leuchtpistolen, oh. Ach so, sag mal, aber dir fehlen die ein bisschen, die Wurfsterne, wa? Ich hab ja eigentlich erstmal genügend, ich kann mir nur keine neuen mehr kaufen. Und ich hab aber keine einzige Signalpistole mehr. Wieso? Was hast du denn mit Signalpistolen gemacht? Ich hab früher damit immer die Türken gefallen an der Straßenseite geerbt. Das ist ja langweilig. Das ist doch interessant. Genau, das waren immer total lustige Aktionen. Das ist eine unsichtbare Aktion und selbst wieder Stress, das hat doch dann schon immer so was Shakespeare-haft Dramatisches. Aha. Verstehst du? Und da entsteht ja Spannung. Dann ist es mit der Piscine ist aber doch nicht so langweilig. Na und trotzdem. Nee. Ist mir loyal. Naja, aber jetzt geht's darum, zack, richtig ordentliche, komplette Langeweile herzustellen. Aber die unter Kontrolle zu behalten. Ist doch langweilig. Wir sind schon nah dran, habe ich jetzt ein bisschen den Eindruck. Das schaffen wir doch nie, Mann. Ach, jetzt hör auf. Jürgen hat recht, wir sind auf dem besten Wege. Worüber sollen wir denn reden, verdammte Scheiße? Infinitesimalrechnung. Infinitesimalrechnung? Infinitesimalrechnung. Aber die fand ich doch an der Uni schon hochinteressant. Ach so. Damit kann man doch niemanden langweilen. Du hast Mathe studiert. Informatik. Ach, schön. Aber darfst du da besonders langweilig an Themen? Diese ganze Wirtschaftsinformatik zum Beispiel. Ah. Wirtschaftsinformatik. Was machst du denn da? Zapfahrenalgorithmen zum Beispiel. Nein. Doch. Oh. Quatsch, war ein Scherz, aber Geldautomatenprogrammierung macht man da. Ist ja langweilig. Programmiert man dann Geldautomaten? Würde ich jetzt nicht erklären, das ist total langweilig. Warum haben die immer so hässliche Bedienoberflächen, die Flächen, die Geldautomaten? Ja, komisch eigentlich. Komisch eigentlich. Wäre doch gut, wenn die so ein bisschen Counter-Strike-mäßig aussehen würden, genau. Oder? Schließlich geht's ja um was. Vor allem, wenn die Programmierer sich dabei so langweilen, dann müssten sie doch eigentlich erst recht irgendwie lustige Sachen machen. Ja, Wirtschaftsinformatiker sind ja auch alles Idioten, völlig unkreativ. Aber warum denn? Ja, weiß ich auch nicht. Die Frage ist, ob von vornherein nur unkreative Wirtschaftsinformatik studieren oder ob die Wirtschaftsinformatik die Leute so unkreativ macht. Das irgendwie ist interessant, oder? Finde ich nicht. Nein. Doch. Oh. Oh Mann, ist das langweilig. Ich hätte als Geheimdienst schon längst abgeschaltet. Naja. Glaube nicht. Andererseits kann einem das auch real sein, ob die jetzt zuhören oder nicht. Wir behandeln doch nichts Vertrauliches. Ja. Hey, Geheimdienste. Wir fänden es unheimlich okay, wenn ihr uns noch ein bisschen zuhören würdet. Hört ruhig zu, stört mich. Hört zu, hört zu, hört zu. Ich würde dich stört dich stecken, über? Nee, stört mich überhaupt nicht. Hört zuhören, oder? Hey, es ist okay. Okay. Apropos zuhören. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen der Combo da vorne lauschen. Ja, dann mach mal. Gute Idee, komm mit. Das ist ja geil, dass die Bands hier auf der Straße spielen. Das ist cool. Absolut cool. Das ist cool. Auch schön, endlich mal wieder eine ordentliche Punkband zu Gesicht zu bekommen. Punkband? Genau. Hey Mann, bist du dir sicher, dass es eine Punkband ist? Na, am ersten. Und warum? Na, gib doch mal, was die für Hosen anhaben. Schlaghosen. Sieht's aus. Ach so. Und meinst du, dass man in der Punkszene trägt man praktisch eher Schlaghosen? Logisch. Selbst ich bin ja neulich auf Schlaghosen umgestiegen. Na, siehst du, ist ja wohl der beste Beweis. Stimmt, wir sind ja auch eine Punkband, darf man ja nicht vergessen. Wobei wir natürlich eher der Anzugspunkszene zuzurechnen sind. Ach so, weil wir immer Anzüge tragen wollten. So sieht das aus. Aber so eine Szene gibt's doch gar nicht. Hallo. Wenn man drei gleiche Sinter hat, dann hört man schon eine Szene an. So einfach ist es. Wir haben aber erstmal nur jeweils zwei. Stimmt nicht, du hast Johnny vergessen. Ach so, stimmt. Aber ich muss ja schon sagen, dass der türkische Punk mit dem Deutschen nicht so viel gemein hat. So der türkische Punk, das ist doch eine afghanische Band. Was? Hallo? Hast du gedacht, das sind Türken? Ja, klar. Ein Armutszeugnis wieder mal. Ey Mann, wieso denn? Woher kennt man denn, dass die aus Afghanistan kommen? Ja, weil die überhaupt keine Bärte tragen. Bartlose. Ja und? Eine türkische Punkband würde da so Taliban-mäßig so Vollbärte tragen. Aha. Und umgekehrt verbietet sich das natürlich für eine afghanische Punkband. Echt? Ja, ist so. Dann dürften die aber konsequenterweise nicht so eine Sandalen tragen, oder? Hallo. Vietcong hat damit einen Krieg gewonnen mit Flipflops. Was? Mit Flipflops? Ja. Ich denke die USA. Wie kommst du denn da drauf? Naja, weil Flipflops eine Art Speicherbausteine in modernen Mikrocomputern sind. Nein. Doch. Oh. Das wissen selbst Wirtschaftsinformatiker. Aber der Vietcong hatte doch noch ja keine Computer. Eben. Sandalen. So ja, Sandalen. Alte vietnamesisches Prinzip, klar, die haben aus abgeschossenen Flugzeugen, aus den Reifen haben sie sich immer schöne Flipflops gemacht. Aha. Und dann natürlich Krieg gewonnen, klar. Verstehe ich zwar zwar nicht, aber... Weil der Ami ist ausgerutscht im Duell. Aber der Ami hatte schon einen Computer. Mit Flipflops. Die hatte Flipflops. Dann war das eigentlich ein Flipflop-Krieg. Genau. Verstehe. Aber man kennt ja auch den Spruch, es flippt gern aus, der Ami-Mann hat eher einen Flop wie Vietnam. Genau. Ja. Da gibt's noch den anderen Spruch mit Seite. Wenn Ami du an deiner Seite hast, auf einen Flop sei dann gefasst. Genau. Ha. Super. So eine Sprüche kenne ich gar nicht. Jetzt aber eine Menge von. Wer hat uns verraten, die Sozialdemokraten? Wer bereitet Qualen all die Liberalen? Müde bin ich, geh zur Ruhe, morgen wähle ich CDU. Mit Gesetzesungetüm ärgern uns so werden die Grünen. 333, wer ist das Keilerei? Der ist aber nicht sehr politisch. Logisch. Logisch heißt ja nicht gleich politisch. Das stimmt. Ja. Und so politische Sprüche fallen mir jetzt aber auch nicht mehr so viel ein. Naja, muss ja auch. Sag mal, gibt's denn jetzt so, sagen wir mal, unter den Programmierern gibt's denn gar nicht auch so fetzige Sprüche? Quatsch, mit einem Spruch kriegst du doch kein gutes Programm hin. Erzählen ganz andere Dinge, wie Logik, naja, und Kreativität. Naja, und so glaub ich dir doch. Dem tut doch ein Spruch keinen Abbruch. Dem tut ein schöner Spruch keinen Abbruch. Aber da hat man das einfach nicht durch nötig. Durch Nullteile nie, dies bricht dir das Knie. Und die Versuchung gerätst du beim Programmieren doch gar nicht erst. Aber da könnte doch trotzdem sein, dass es so lyrisch verpackte Regeln gibt. Zum Beispiel aus dem medizinischen Bereich gibt's den wunderbaren Spruch: Ein Kähnchen fuhr im Mondenschein ums Dreieck und ums Erbsenbein, Vieleck groß, Vieleck klein, ein Kopf, der muss am Haken sein, Kahnbein, Mondbein, Dreiecksbein, genau. Der ist nämlich anatomisch für die Handwurzelknochen. Mir ist Ähnliches aus dem Bereich der Informatik jedenfalls nicht bekannt. Das ist aber schade, oder? Naja, mein Gott, ich hab eine Idee, wir können doch für die armen, spruchlosen Informatiker irgendwie so Sprüche aus anderen Bereichen einfach mal abwandeln. Ja? Ja, ist auch eine gute Idee. Na, dann mach doch. Genau, sag du doch mal einen schönen Spruch, Jürgen. Okay, aus Hacke Peter wird Kacke später. Kacke später, genau. Wie will man den Spruch jetzt abwandeln? Na, weiß ich nicht, du bist doch der Informatiker. Mehr Arbeitsspeicher macht Mahlzeit reicher. Super. Differenzen und Summen trennen nur die Dummen. Genau, den kenn ich so ja. Die Loten, Asymptoten tangieren nur Idioten. Toll. Super, noch so ein Ding. Wo Werra sich und Fulda küssen, sie ihren Namen büßen müssen. Und hier entsteht durch diesen Kuss Deutsch bis zum Meer der Weserfluss. Wo Floppy sich und Tartis küssen, den kennt man ja, sie ihre Daten büßen müssen. Super. Und hier entsteht durch diesen Kuss, ja, bis zum Interface der serielle Bus. Nicht schlecht. Korrekt, Alter. Das stimmt leider überhaupt nicht. Wieso nicht? Na, weil der serielle Bus eigentlich ganz woanders anfängt. Also. Das macht aber ja nicht, weil in trinkphysiologischer Hinsicht stimmt das Sprichwort hier von wegen Wein auf Bier, das rate ich dir und so überhaupt auch nicht. Das waren die Leute, die früher zum Markt gefahren sind. Aha. Genau. Und da bedeutete das, wenn man zuerst Bier trinkt, also das aller Billigetränk, dann hat man einen guten Markttag, verkauft viel und kann sich dann abends Wein leisten. Das ist ein schöner Tag. So sieht's aus. Umgekehrt, wenn man jetzt leichtsinnigerweise als am Anfang die teure Getränk trinkt, nichts verkauft, dann ist man abends gezwungen, Bier zu trinken. Ja, aber der Vergleich hinkt jetzt total. Stimmt auch wieder. Dann verhierst du, mach einen anderen Spruch. Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Das ist die Reihenfolge der Planeten im Sonnensystem, stimmt? Genau. Ja, dann mach mal. Wenn wir wieder Punkte benötigen, kaufen wir uns diese Punkte dann einfach. Oh. Versteht nicht, wofür ist denn das? Das steht für www.bkwud.de. Aha. Und hilft es? Wenn mal jemand eine Internetpräsenz mit diesem Domainnamen anmelden möchte, ganz gewiss. Ich hätte das aber schöner gefunden, wenn was allgemein Verwendbareres rausgekommen wäre dabei. Ja, mein Gott, was erwartest du denn? Hätte mich ja jetzt gewundert, wenn es ein Trinkspruch gewesen wäre, als Informatiker, nee, oder? Also das hätte ich auch nicht erwartet. Weil ich ja Trinksprüche an sich gar nicht schlecht finde. Wie war das mit den Zapfhahn-Algorithmen? Irgendwas mit dir los, wo willst du hin? Jeder muss an etwas glauben. Ich glaube, ich trinke noch einen. There's an old saying about rule your own. There's tailor-made suits, that's quite well known. There's a tailor-made woman that's hard to beat. Takes a tailor-made man to knock her off her feet. When I want loving, she gives it to me. We go together like honey and a bee. She's a tailor-made woman, I'm a tailor-made man. That's the kind of loving I understand. She's sweet, neat, all complete. She's the kind of girl I love. She's small, tall, that ain't all. True as the stars above. She's a real sweet gal with a tailor-made smile. For a tailor-made kiss, I'd walk a mile. Listen here, boy, if you can meet, pick a tailor-made woman, they're hard to beat. that's quite well known. Tailor-made woman, that's hard to beat. Takes a tailor-made man to knock her off her feet. When I want loving, she gives it to me. We go together like a honey and a bee. She's a tailor-made woman, I'm a tailor-made man. That's the kind of loving I understand. She's sweet, neat, all complete. She's the kind of girl I love. She's small, tall, that ain't all. True as the stars above. Well, she's a real sweet gal with a tailor-made smile. For a tailor-made kiss, I'd walk a mile. Listen here, boy, if you can meet, take a tailor-made woman, they're hard to beat. Take a tailor-made woman, they're hard to beat. Da muss ich was glauben. Ich glaube, ich trinke noch ein. Lass uns lieber ein Hotel suchen, ich bin müde. Ich würde Orientieren mal wieder ein bisschen schlafen. Hab ich ja schon gemacht neulich. Sehr witzig. Aber jetzt würde ich Orientieren noch eben trinken gehen. Das freut mich. Aber normalerweise kann man in Hotels ja auch was trinken, oder? Klar. Ja, wenn es eine Bar gibt, schon. Gut, ich frag jetzt den Typen da vorne, wo hier ein Hotel jetzt. Nee, hör auf, jetzt mach da keine Scheiße. So, denn kann da wohl mal frei. Ah, der ist mir schon mal mehrmals unangenehm aufgefallen. Ah, deine Beobachtungsgabe möchte ich haben. Meinst du, der Typ könnte gefährlich werden, oder ja. was? Ja. Bei mir da aber nicht. Todesangst treibt dich jetzt auch nicht um. So, denn Todesangst? Ist das ganze Viertel dir gefährlich? Sind nicht das Bahnhofsviertel? Also, da sind ja auch schon fast also so Messerstecher unterwegs, würde ich mal denken. Aber meinst du jetzt ehrlich? Wenn sie einer umdreht, schwupp, hat er ein Messer im Rücken und wer zwei Messer im Rücken hat, der ist draußen. Wo denn draußen? Aus der Kneipe oder was? Du kennst dich raus aus diesseitigen Gefilden, würde ich mal schätzen. Genau. Du meinst tot? Mhm. Kommt, lass uns weitergehen. Hätte ich das gewusst, der Held vorschlagen, dass wir nach Dänemark fliehen. Das ist schon schrecklich, oder? Gewalttätiger Orient. Ja. Naja, aber andererseits, mich beeindruckte nur Uno wieder nicht. Wieso beeindruckt dich das nicht? Jetzt der Typ eben, hat sich irgendwie eingepullert vor Freude. Worüber? Über seine Coolness. So. Und jetzt steht er natürlich da mit der Bescherung. Ja. Vorne der Pissfleck an der Hose ist auch blöde. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir doch gleich in den Irak weiterreisen. Im Irak? Da wollten wir da nicht hin. Ja, natürlich, aber jetzt Hals über Kopf. Solange wir doch über Serbien verfügen. Mann, da musst du keine Angst haben. So einem schlimmen Volk ist da alle zuzutrauen hier. Schlimm ist es nicht, seltsam ist es nur. Das ist doch wohl schlimm genug. Meinst du, die kommen jetzt auf blöde Gedanken? Ja, wer weiß, vielleicht werden hier Anschläge oder sowas verübt oder noch. Aber doch nicht in der Türkei. Wieso nicht? Da muss doch nur mal ein amerikanischer Präsident seine Olympiamannschaft hier besuchen oder so. Ja. Gibt da Ängste, die treiben mich mehr um als ein Anschlag auf George W. Bush. Hey Mann, zum Beispiel? Ich finde ja, wovor man schön Angst haben kann, ist irgendwie genmanipulierte Miracoli praktisch. So, auf dem Level, das würde ich verstehen. Genmanipulierte Miracoli lösen aber keine Kriege aus. Anschläge auf US-Präsidenten aber auch selten. Wer soll denn da angreifen? Na Leute, die Krieg mit Amerika wollen. Ach, Krieg mit Amerika ist doch Quatsch. Soll es aber schon gegeben haben. Du versuchst nur, mir meine Kriegsangst auszureden. Ich habe ja nicht den Kriegsangst. Fick ja irgendwie Dufte. Ist ja irgendwie eine politisch korrekte, eine politisch qualifizierte, eine hochreflektierte Angst. Na, sag ich doch. Aber begründen muss man die schon. Naja, schließlich gibt es im Krieg immer Verletzte zum Beispiel. Naja, das ist schon. Ja, natürlich gibt es im Krieg Verletzte. Wenn du deine Verletzung nicht erliegst, dann müsstest du für dein Leben gezeichnet womit. Naja, ein paar Narben. Nein, das gehört doch aber dazu. So, die Wahrheit. Und womit will man denn Erfolg bei den Frauen haben, wenn man nicht irgendwie ein paar schöne Einschusslöcher vorzuweisen ich hat? Ich habe bereits eine Frau, die jetzt schön gemütlich im friedlichen Kuba sitzt. Naja, dann fährst du wieder nach Hause, aber wo soll denn in der Türkei einen Krieg ausbrechen? Naja. Mit wem denn? Na, mit Zypern zum Beispiel. Naja, gut, die haben wir aber. Also, Bürgerkrieg ist ja da sowieso. Oder ja, war ja, lange schon. Oder so. Naja, gut. Aber bevor das eskaliert, würde ich dann doch lieber in den Irak wollen. Also, besonders viel dagegen hätte ich jetzt auch nicht, Mann. Ja, da kommt man doch ja nicht hin. In Irak? Na, logisch. Wie, aber nicht zu Fuß? Natürlich nicht. Dann nimmt man doch eine Bahn oder sowas. Ach so. Oder einen Bus zum Beispiel. Ja. Oder ein Taxi, das wäre nur vielleicht ein bisschen teuer. Genau. Hey, Mann, man könnte aber auch treppen, das kostet unter Umständen gar nichts. Das ist cool. Vielleicht könnte man so ja mit einem Flugzeug treppen oder mit einem Hubschrauber. Als ich in Sao Paulo war, habe ich mich auch immer über die Hubschrauber. Da fliegen die Superreichen, weil man durch die Stadt ja mit dem Auto ja nicht kommt, fliegen die mal mit dem Hubschrauber von Arbeit nach Hause. Hey, Mann, ich habe eine Idee. Wir gehen einfach zum Flughafen zurück und gucken, ob ein Hubschrauber nach Irak fliegt. Und dann treppen, das ist doch eine super Idee. Super. Entschuldigen Sie, fliegen Sie zufällig in den Irak mit Ihrem Helikopter? Ich weiß nicht, ob Sie richtig verstanden. Wie bitte? Ich verstehe Sie so schlecht. Du bist ja so richtig deutsch auch. Das ist ja schrecklich. Hey Mann, wieso denn? Kannst du eigentlich Englisch? Genau, vielleicht spricht der Kerl noch Englisch. Excuse me, are you flying to Iraq with your helicopter? Sind Sie eher türkisch? Stimmt das? Keine Ahnung, kann schon sein. Hayas Atom Frasiankom. Was redet ihr denn da? Ich verstehe überhaupt nicht. Ich auch nicht. Quantenphysik verstehe ich zum Beispiel auch nicht. Was? Da wird die hochkarätigen Physiker sagen, dass sie das nicht verstehen, sondern einfach nur respektieren können und sagen, so ist es. Ich finde mich aber nicht so schnell einfach damit ab, dass ich was nicht verstehe. Jetzt sag nicht, dass du Quantenphysik verstehst. Doch. Quantenmechanik macht ja eigentlich, macht dir kein Problem. Überhaupt nicht, wieso denn? Du bist Naturwissenschaftler eher. Wenn du so willst, ja. Ich hab mir auch mal überlegt, ob ich Physik studieren soll. Wollen wir uns nicht später drüber unterhalten? Genau, lass uns erstmal mit dem Fremden klären. Mach ich? Scherst die Lehrner ja, Judah? Ich will sie mal auf den Rechtsballerfach. Aha. Tschüss, doch, Irak. Bist du in Irak? Okay. Hey, Mann, was ist? Fliegt er in Irak? So sieht es aus. Und nimmt er uns auch mit? Ja. Na los, nicht wie eingestiegen. Na Wahnsinn. Darüber freut man sich doch. Jetzt geht's aufwärts. So ungeheuer oben. Hey, Mann, guck mal, da unten ein Atomkraftwerk. Oh, Kernphysik. Dabei habe ich mal gehört, in der Türkei gibt es ja keine Atomkraftwerke. Da bimmelt ja auch gleich das ökologische Wissen, oder? Also bei mir jetzt nicht unbedingt. Naja, aber so sagen wir mal nach Tschernobyl und Harrisburg und so. Das war doch aber alles nicht in der Türkei. Hey Mann, wer weiß, ob wir uns überhaupt noch über der Türkei befinden? Klar. Aber heutzutage sind die Atomkraftwerke ja sowieso unheimlich sicher. Aber so hundertprozentig? Klar. Hundertprozentige Sicherheit gibt es doch wirklich nirgends, ich oder? Ich krieg auch immer hundertprozentig in OSA. Jetzt werd ich polemisch. Also die Frage ist ja immer, so ein gewisses Restrisiko, so minimales auch sein mag, kann ja nirgendwo ausgeschlossen werden. Richtig. Das muss man ja bei allem, was man macht, in Kauf nehmen. Das Triebwerk dieses Hubschraubers, in dem wir uns befinden, könnte zum Beispiel plötzlich ausfallen. Hör bloß auf, ich krieg schon wieder Angst. Wir könnten noch von kurdischen Freistellern beschossen werden. Naja, damit kann man ja leben. Glaube ich nicht unbedingt. Ah. Mann, wärst du wie ein Bauchschuss wehtun? Jedenfalls sind Atomkraftwerke extrem sicher. Und so sagen wir mal, wenn man jetzt nach dem 11. September einen Flugzeugschritt steuern würde? Ey Mann, in so einem Atomkraftwerk? Relativ effizient. Die Betonwände von so einem Atommeiler sind dick genug, um dem Stand zu halten. Wobei, die haben doch neulich, haben die doch, glaube ich, gesagt, dass die irgendwie nicht so groß, nicht so dick sein, oder? Dass es irgendwie Meter Beton ist. Stimmt, habe ich auch gehört. Und gegen eine Boeing auch nicht hilft. Ja. Und die Franzosen haben damals Flakgeschütze um ihre Atomkraftwerke positioniert nach dem 11. September. Echt? Halte ich ja für eine Zeit lang, ja. Ey Mann, krass. Ja, und selbst der Besuch in meinem Lieblingskernkraftwerk Fessenheim. Hey Leute, schaut euch das mal an. Das verstehe ich. Das ist doch nichts Geringeres als ein Weihnachtsmarkt. Mitten in der türkischen Einöde. Unglaublich. Und dann noch in direkter Nachbarschaft eines Atomkraftwerks. Ach, na, das ist ja aber eine tolle Mischung, oder? Klar, aber glaubst du, was die ganzen Lichterketten für Strom fressen? Ach super, wie viel muss man denn da zahlen im Monat? Interessante Frage, müsste man mal den Weihnachtsmarktbetreiber fragen. Genau. Ach, und wem gehört denn so ein Ding dann eigentlich? Schwer zu sagen, aber höchstwahrscheinlich einem christlichen Interessenverband. Naja, ist ja auch ein christliches Fest, Weihnachten. Ja, ist ja, wenn wir da unten mal vorbeischauen würden. Was? Das klingt ja aufregend. Doch nicht auf dem Weihnachtsmarkt. Wieso denn? Ist doch manchmal ganz gut. Wann? Na, wenn Weihnachten ist zum Beispiel. Wann erscheint dir denn Weihnachten sehr gut? Weihnachten finde ich absolut sehr gut, wenn es überall nach Tannengrün duftet und schön irgendwie der Weihnachtsbaum in der Ecke steht. Also eigentlich bist du dann schon aber Weihnachtsfan eher. Völlig scharfsinnig erkannt, Jürgen. Bei uns gibt es ja auch immer so Sachen wie Bescherung und Jansessen. Du und feierst so. Dann eben auch so, wie alle Weihnachten feiern. So sieht's aus. Du leidest auch nicht unter Weihnachten. Nee. Ich aber. Aber warum denn? Diese ganze Atmosphäre, diese Weihnachtslieder, das ertrage ich alles nicht. Oh, ungünstig, so unmittelbar vor Weihnachten, oder? Kann man so ja, sagen. Zelt, Frohlock, aber hier sind so schöne Weihnachtslieder. Am liebsten würde ich ja so richtig weit wegfahren über Weihnachten. Also bist du schon doch auf Feiern geeicht? Nein, irgendwo hin, wo überhaupt gar nicht gefeiert wird. Mongolei oder so. Ich weiß nicht, ob man da nicht feiert. Wie gesagt, ich war einfach in Sao Paulo, da war überall Weihnachten. Dann würde ich mich eben gerne von September bis Ende Dezember irgendwie in künstliches Koma versetzen lassen. Das kann aber gesundheitsschädlich sein. Weihnachten auch. Das soll jetzt mal praktisch, das sollte nur ein Bild sein. Mit dem du deiner Abscheu vor Weihnachten Ausdruck verleihen wolltest. Diesen Sachverhalt hast du völlig richtig erkannt. Trotzdem verstehe ich, wieso man nicht einfach mal so ein bisschen über den Weihnachtsmarkt spazieren kann. Ich hätte einfach Angst, dass ich das nicht ertrage. Kleiner Feigling oder was? Genau, wir hätten doch hier eine prima Alternative. Nein. Doch. Das darf doch wohl die Wahrheit sein. Das ist ja eine richtig kleine Bordcocktailbar. Ist doch ungleich besser als ein Weihnachtsmarkt. Naja. Sag mal, als mit mobiler Cocktailbar, wie macht man denn einen schönen Gimlet? Kannst du mir das mal kurz auf die Kürze erklären? Das ist ganz einfach. 2 cl Limejuice und 3 cl Gin. Man kann aber auch Zitronenlimonade und Korn nehmen, wenn man das gerade nicht parat hat. Nur, dass du dann kein Gimlet hast. Wieso nicht? Weil sich Korn und Gin farblich leicht unterscheiden. Achso, stimmt. Das habe ich ja gewusst. Unterscheiden sich denn die verschiedenen Gins sehr voneinander? Da eigentlich nur die alkoholfreien von den alkoholischen. Aha. Und wie mixt man so einen Glühwein? Am besten 1:3 mit Rüdesheimer Selleriesaft, rührt noch ein bisschen Senf drunter und kippt das Ganze dann ins Klo. Machst du immer noch, ja? Ja, aber nur zu Weihnachten. Ach doch wohl die Wahrheit, ich greife mir jetzt einen Fallschirm und springe da runter, Glühwein trinken. Wenn du nicht allzu lange bleibst. Jürgen? Ja, na mach doch, aber dann frag mich doch nicht. Mach ich ja auch, beziehungsweise nicht. Tschüss. Tschüss, viel Spaß. Schöne Weihnachten wünsche ich dir. Bring euch hoch. Weg ist er. Weg ist er, ich hab ihn rausgeschmissen. Ey Mann, jetzt mach dir mal keine Vorwürfe, wenn er unbedingt Glühwein trinken will. Ach so, na ja. Na, ist doch so. Wenn's so ist? Ja. Ach so. Und außerdem kann er ja schon nerven. Man hat so seine Ruhe. Ja. Ja. Schönes Wetter, oder? Mhm. Schönes Geräusch auch die ganze Zeit. Ja? Ja. Man wird verrückt mit der Zeit, oder? Ja, von dem Geräusch. Ja. Macht aber Spaß, so über den Irak zu fliegen. Ja. Also wenn es überhaupt der Irak ist. Ja. Macht dir das eigentlich Spaß, dich da etwa so über den Irak zu unterhalten? Ja. Schön, ich auch. Mhm. Das dreht schon tüchtig, wa? Wie meinst du das? Na, so in der Birne so. Also, was man so, wie man schwupp, schwupp, zwei klare, dann fängt es ja auch so langsam an zu trieseln. So zu Zwiebeln, meinst du? Ja. Oder Zwiebelschalen. Zwiebeln schälen. Ach so, ja. Nee, das will ich auch nicht. Ich würde eigentlich schon ganz gerne langsam mal ankommen. Wo denn? Ja, weiß ich ja auch nicht, wo wir ankommen genau. Hm. Zum Flughafen bitte. Hat er jetzt garantiert nicht gehört. Hat er Kopfhörer getragen, oder? Genau, und er hätte es ja auch sprachlich überhaupt gar nicht verstanden. Genau. Mensch, guck mal da unten. Ach, kick ihn an. Das ist ja schön. Schön, oder? Ja, sag mal, ist es nicht wunderschön? Ist doch wunderschön, oder? Hey Mann, das ist ja absolut wunderbar. Na, ist doch wunderbar, was will man mehr? Ach Mensch, und guck mal da. Ach, schön. Mensch, und siehst du da hinten? Aha, Wahnsinn. Boah. Das ist ja absolut spitzenmäßig. Unter uns wich die türkische Ödnis völlig unvermittelt den wunderschönen, blühenden Landschaften des nördlichen Irak. Vierspurige Autobahnen mit Wildwechselüberführungen schlängelten sich elegant durch paradiesische Tiefebenen. Üppig bewachsene Mittelgebirge ließen ideale Wintersportgebiete erahnen und deutlich waren moderne Fitnesscenter zu erkennen, die von gut gekleideten und noch besser gelaunten Irakern besucht wurden. Wir flogen an mehreren Freizeiten Vergnügungsparks vorbei und überall duftete es nach Popcorn oder Marshmallows. In einem Tal entdeckten wir eine nagelneue Fabrik, auf deren Gelände unzählige frisch produzierte aufblasbare Gummiinseln auf ihren Abtransport warteten. Und direkt nebenan lag ein riesiges Ölfeld, auf dessen spiegelglatter Oberfläche einige solcher Inseln mit dunkelhaarigen Indassen gondelten. Es gab ihn also wirklich, den sagenumwogenen Irak. Und alles deutete darauf hin, dass wir eine wirklich großartige Zeit in diesem Land haben würden. Sobald wir Bagdad erreicht hätten, könnten wir wohl eine wirklich großartige Tour mit den Torkfunkers starten.